Aus Anlass des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas berichtete am 7. August der peruanische Rundfunk Cielo über die TVJECA. In der Sendung enthüllte man mit den ausführlichen Materialien die Tatsache, dass der japanische Imperialismus Anfang des vergangenen Jahrhunderts Korea militärisch okkupiert und in der mehr als 40 Jahre dauernden Kolonialherrschaft dem koreanischen Volk das Verhängnis und Leid gegeben hatte. Und man würdigte Genossen Kim Il-sung, der 20 Jahre lang den blutigen anti-japanischen bewaffneten Kampf entfaltet, der grausamen Kolonialherrschaft des japanischen Imperialismus ein Ende gesetzt und das Land befreit hatte.